Ich bin Lukas, ich arbeite für German Watch und konkret an der Klimaklage von Saúl Luciano Llulla gegen RWE. Saúl ist ein peruanischer Bauer und Bergführer, der eben 2015 RWE verklagt hat. Und zwar darauf, dass sich RWE an Schutzmaßnahmen für einen Damm an der Lagune Paccaricocha in den peruanischen Anden beteiligt, wo durch die Gletscherschmelze, die aufgrund der Klimakrise passiert, eben der See, die Lagune, immer größer wird. Seit den 70ern hat sie sich um das 34-fache vergrößert und es droht eben eine Flutwelle, die auf die Stadt Huaraz niedergeht. Huaraz ist ähnlich vergleichbar mit Hamm. Ich glaube, Huaraz hat 150.000 EinwohnerInnen und Hamm müsste 180.000 haben, wenn ich das richtig gehört habe. Und dort leben eben 50.000 Menschen in der akuten Risikozone. Das heißt, sie sind tagtäglich bedroht von der Flutwelle, die eben aus den Bergen von der Lagune kommt. Und genau, dafür sind wir heute hier. Die ganze Klage wird nämlich vor dem Oberlandesgericht Hamm verhandelt und ist hier auch schon seit 2017, seit einigen Jahren also. Und wir wollen auch einfach hier nochmal aufmerksam darauf machen, dass es eben Saúl gibt, dass es diese Klage gibt und dass er eben auch Unterstützung braucht, weil er seit 8 Jahren diese Klage gegen den größten Einzelemittenten Europas, also gegen RWE, durchführt. Und da auf jeden Fall Unterstützung und Support braucht, weil sowas ist jetzt nicht mit Dings gemacht. Genau, dafür sind wir heute hier. Und öffne jetzt gerne den Raum für Fragen, falls ihr welche habt. Ja, die naheliegende Frage, die sich mir jetzt stellen würde, wie können wir den guten Mann denn unterstützen? Gute Frage, richtige Frage. Genau, wir haben 2000, genau, im letzten Jahr haben wir eigentlich eine Mitmachkampagne ins Leben gerufen, wo ihr euch alle gerne solidarisieren könnt. Ihr findet dort Flyer und wir haben eine Webseite zu dem Fall und dort gibt es eben ein Formular, was ihr ausfüllen könnt, um Saúl auch eine Nachricht zukommen zu lassen und euch auch für ein Newsletter einzutragen. Da kommen nicht super viele E-Mails, aber wenn eben was Neues passiert. Weil es soll in diesem Jahr eine mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Hamm geben. Wir können leider nicht sagen, warum. Wir hatten gehofft, dass wir diesen Tag jetzt nutzen können, um auch in Hamm das voranzutreiben, zu sagen, an dem und dem Tag, haltet euch den frei, kommt zum Oberlandesgericht. Das können wir leider nicht. Aber es wird in diesem Jahr eine Verhandlung geben. Davon gehen wir fest aus. Und genau, würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann da seid. Saúl wird auf jeden Fall auch dort sein. Es ist geplant, dass es ja, eine kleine Reise durch Deutschland gibt und er beispielsweise auch das Ahrtal besucht und andere einfach spannende Orte für Klagen, andere KlägerInnen auch aus Deutschland trifft, weil es auch andere spannende Klagen eben gibt und wir ja, die Chance nutzen wollen, eben auch zu zeigen, ja, Saúl, du bist nicht alleine. Wie eben nämlich auch gesagt wurde, ist eben der globale Nachbarschaft. Das ist so der Klage basiert auf einem relativ typischen Nachbarschaftsstreitparagraf in Deutschland. Und das Gericht hat eben schon anerkannt, dass dadurch, dass die Klimakrise keine Grenzen kennt, Emissionen, die hier sind, wie Rhoda Verheyen, die Rechtsanwältin, auch gesagt hat, die haben Auswirkungen überall auf dieser ganzen Welt und eben auch in Peru. Und deswegen ist so ein typischer Fall von Nachbarschaft und wir sind alle globale NachbarInnen. Und deswegen, genau, freuen wir uns, wenn ihr dann da seid und auch euch schon mal online zumindest solidarisiert, weil sowas natürlich auch einfach ihm hilft zu sehen, okay, da sind Menschen aus Deutschland oder aus der ganzen Welt. Wir haben Unterschriften, 3600 Unterschriften aus weiß ich nicht wie vielen Ländern. Lukas, kannst du dich darstellen, wie diese Klage funktionieren kann? Wie können wir diese Klage so betrachten, damit es verständlicher wird? Also genau, worauf Markus anspielt, ist eben der Paragraph 1004 im Bürgergesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, was so ein Paragraph ist, wenn es zwei Grundstücke gibt und da steht zum Beispiel ein Baum drauf und dieser Baum droht auf das Nachbargrundstück umzukippen und dann kann eben die Person sagen, wie ich möchte, dass ihr das unterlasst, ich möchte, dass ihr diese Gefahr beseitigt. Und das ist eben der gleiche Paragraph, der jetzt hier auf 10.000 Kilometer Luftlinie Entfernung angewandt wird, weil eben auch dort gesagt wird, die Emissionen, die ihr in Europa, auch vor allem in NRW und im Braunkohlerevier eben westlich von Köln, die ihr dort ausstoßt, die sind zu 0,47% für den Klimawandel verantwortlich. Die Zahl kommt daher, dass 100 Unternehmen für 70% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind seit der industriellen Revolution. Und RWE war zu dem Zeitpunkt, als die Klage eingereicht wurde, auf Platz 23 und war eben für 0,47% der Emissionen verantwortlich. Und Saúl verklagt RWE jetzt eben auf 0,47% der Kostenbeteiligung an diesem Staudamm. Weil das Ziel der Klage ist nicht zu sagen, RWE ist verantwortlich und RWE ist das einzige Unternehmen, was schlecht ist, sondern zu sagen, Wir haben 100 Unternehmen, die horrend viel Emissionen ausstoßen, die damit einen großen Gewinn gemacht haben. RWE hat im letzten Jahr über 3 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern und allem gemacht. Und da eben zu sagen, ja, ihr sollt euch daran beteiligen. Und es geht effektiv um 17.000 Euro, 20.000 US-Dollar. Das sind eben 0,47% der Kosten, die bei einer Verbesserung des Schutzdammes, des Staudamms an der Lagune eben anfallen würden. Also es könnten auch andere Unternehmen sozusagen sein. RWE ist aber der größte europäische Emittent. Aber was es eben auch braucht, ist eine politische Lösung davon. Weil klar ist auch, es können nicht alle Betroffenen der Klimakrise jetzt alle RWE verklagen, sondern wir brauchen politische Lösungen, wir brauchen politische Maßnahmen, dass diese großen Unternehmen ihre Gewinne eben auch in die Anpassung an den Klimawandel stecken. Und das ist eben die erste große Klage weltweit und damit auch eigentlich eine der spannendsten Klimaklagen gerade, weil sie eben horrende Folgen für alle großen Unternehmen sozusagen hätte. Also es ist ja in der Tat so ein Präzedenzfall, der dann viel entscheiden wird, wie es irgendwie weitergehen wird, weil der Klimawandel hört auch nicht auf. Die Folgen werden überall zutage treten und das tun sie ja gerade. Weißt du, wie das von UN-Seiten gesehen wird? Beziehungsweise es ist ja wirklich etwas, was weltpolitisch auch zukünftig zum Tragen kommen muss. Also quasi Ausgleichszahlungen beziehungsweise ein in die Verantwortung nehmen von Unternehmen im globalen Norden, die für die Klimaschäden im globalen Süden verantwortlich sind. Gibt es da schon irgendwas oder ist das jetzt wirklich quasi als der absolute First Case in diesem Szenario zu sehen, dass quasi die Forderung gestellt wird, wie sieht das mit der Verantwortung aus vom globalen Norden? Also wenn das so ist und das der absolute Präzedenzfall ist, ja, also ist es so oder das ist meine Frage. Also bei dem Punkt, wie Unternehmen da einbezogen sind, weiß ich es nicht. Vielleicht, also ich meine, bei den Klimakonferenzen, die letzte in Dubai und davor die in Ägypten in Sharm el-Sheikh, da ging es eben stark darum, diesen Loss-and-Damage-Fonds zu operationalisieren. Loss-and-Damage bedeutet eben, was passiert, wenn die Schäden schon vorhanden sind. Und also die Schäden und Verluste. Und da gibt es jetzt mittlerweile einen Fonds, wo eben, genau das ist das Ziel, die Länder des globalen Nordens einzahlen und die Länder des globalen Südens, die eben von Folgen der Klimakrise betroffen sind, eben Geld rausholen können. Es gibt Rufe meines Wissens nach danach, dass sich daran auch Unternehmen beteiligen sollen, die eben sehr viele Gewinne gemacht haben. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht stark in der Debatte aktuell, sondern da geht es eher um Länder. Und die Klage zielt jetzt natürlich erstmal auf diesen einen Punkt ab. Deswegen daraus jetzt was zu schließen, was das danach direkt für Folgen hätte, glaube ich, ist relativ schwer zu sagen. Im Allgemeinen kann man einfach sagen, dass Klimaklagen, das zeigt auch eine Studie, die von uns mitgemacht wurde, einen großen Anteil oder zumindest einen Anteil daran haben, dass diese Debatte zu Loss and Damage auf den Klimakonferenzen Fahrt angenommen hat. Die Klage wurde beispielsweise in den Verhandlungen genannt. Also man merkt, okay, da ist was hinter. Es gibt auch eine Studie, die sagt, dass RWE kurzfristig 6% ihrer Aktienkurses verloren hat, als die Klage eingereicht wurde. Das heißt, auch da ist am Finanzmarkt was ein großer Punkt. Aber die Folgen von solchen Klagen für den Finanzmarkt im Größeren sind noch relativ offen. Genau. Ich weiß nicht, ob das so in die Richtung deiner Frage geht. Ja, geht's irgendwie schon. Ich frage mich halt, also ich sehe da halt so ein großes graues Feld auf der juristischen Karte, was offensichtlich auch niemand angehen möchte. Ich hätte jetzt gedacht, dass die UN sich damit schon mehr befasst hätte, weil also auch die Geschichte eines Fonds einrichten, fallen ja so Attribute wie es soll und es kann. Also das heißt, das wäre dann quasi schon irgendwie ein Topf, der finanziell abgerufen werden könnte, aber es geht nicht um Verantwortung. Und das Wesentliche an so einer Klage ist ja auch, dass wir dann an dem Punkt sind, dass Verantwortung gesetzlich übernommen wird, ne? Und das ja, ist glaube ich, so die Essenz, die einfach kommen muss. Und insofern, ja, umso, unterstützenswerter dieser Fall jetzt ganz einfach, um da rechtliche Fakten zu schaffen, die dann ja auch ausweitbar sind auf andere Fälle und das eben auch werden. Und insofern finde ich, ist dann, was die Gesetzeslage angeht, ja eigentlich auch schon verrückt und skurril, dass diese schockierende Tatsache nur möglich ist juristisch wegen einem Nachbarschaftsgesetz, ne? Aber nicht wegen Verantwortung, die auf Klimabasis übernehmen werden sollte. Also das ist ja im Grunde schon, das hört sich an wie ein schlechter Witz eigentlich, aber es ist ja wesentlich fundamentaler. Also es sind Menschen in Lebensgefahr und es geht letztlich darum, dass der globale Norden und Unternehmen, die es zu großen Teilen verursacht haben, Verantwortung dafür übernehmen sollen. Und es baut halt auf einem ganz anderen Gesetz auf, dass es überhaupt möglich ist. Und das ist, also wenn man es so betrachtet, ist das ja verrückt. Es ist komplett verrückt. Genau. Ich habe auch noch eine Frage, wenn dieser Punkt jetzt beendet war. Würde mich interessieren, ob ihr auch Infos habt zu weiteren Klimaklagen. Neben dieser hier, hattest du eben erwähnt, dass es da noch weitere gibt. Beziehen die sich alle auf diesen Paragraph 1004 BGB? Und du hattest ja eben schon gesagt, dass das schon durchaus ein gutes Mittel ist, um auch ja, ein bisschen Druck aufzubauen sozusagen. Ich frage aus dem Grund, ich komme jetzt aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, ich gucke auch immer mit Sicht auf die Leute, die dann unsere Kurse, Programme, wie auch immer besuchen. Und da geht es auch immer um Selbstwirksamkeit. Wie können jetzt wir vermitteln, dass Leute auch eben ja, selbst tätig werden können? Einfach die Frage, ob solche Klagen nicht auch einfach eine gute Optionen sind tatsächlich, ob man sich dann nicht in so einem Hammer-Bildungsnetzwerk auch zusammenschließen sollte und darauf losklagen sollte, mal irgendwie so salopp gesagt, ob das nicht ein gutes Mittel ist, um Druck aufzubauen, das wäre meine Frage. Genau, vielleicht zur ersten Frage. Also es gibt einige Klimaklagen. Man sieht auch in den Zahlen, dass sich das gerade, also die Zahlen verdoppeln und verdreifachen sich irgendwie dauernd. Es gibt sozusagen zwei Richtungen. Also die einen sind Klagen gegen Länder und gegen Staaten und das andere sind Klagen gegen Unternehmen. Und die Unternehmensklagen sind dort nochmal deutlich weniger bisher, während es schon relativ erfolgreich, also es gibt bei beiden Seiten schon sehr erfolgreiche Klagen, aber gegen Länder, die haben oft zum Beispiel wie das Bundesverfassungsgericht-Urteil in Deutschland 2021, wo eben die Bundesregierung verklagt wurde und das Verfassungsgericht Recht gegeben hat, ist einfach eine sehr bedeutsame Klage, die es schon gibt. Gleichzeitig gibt es auch andere Klagen gegen Unternehmen, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo Milieu Defensie, die NGOs, so ein bisschen äquivalent zum BUND, die haben Shell verklagt und haben auch da Recht bekommen. Und das ist eben die erste große Klage gewesen, wo eine Einzelperson ein Unternehmen verklagt. Und zu der Frage nach dem Paragraph 1004, es gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Roder Verheyen mal gesagt, ungefähr 50 Rechtssysteme auf der Welt, die einen ähnlichen Paragraphen haben, wo das also theoretisch möglich wäre. Und eine weitere prominente Klage ist eine Klage gegen Holcim, das ist ein Schweizer Zementunternehmen, die auch unter diesen Top 100 der Emittenten weltweit sind. Und da klagen gerade 4 Menschen aus Indonesien. Und das basiert meines Wissens nach auch auf einem ähnlichen Paragraphen zumindest. Und zu dem Punkt der Wirksamkeit. Solche Klagen sind unfassbar aufwendig, auch was Zeitliches angeht. Also die Klage läuft seit 2015 und ja, ist einfach konstant da. Auch die anderen Klagen sind, also generell juristische Wege sind einfach sehr mit sehr viel Aufwand verbunden. Und der Hebel, sobald er da ist, ist dann halt immens, aber der Weg zum Hebel ist auch ziemlich lang. Deswegen glaube ich, finde ich persönlich auf jeden Fall diesen Weg der Klagen sehr, sehr spannend. Die Deutsche Umwelthilfe ist da ja sehr stark drin, die sehr viele Klagen auf den Weg bringen und auch in anderen Ländern passiert da viel. Ich kann ehrlicherweise nicht einschätzen, ob das auch für eine NGO auf lokaler Ebene sinnvoll ist. Ich kenne jetzt aber auch die Verhältnisse in Hamm nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas vielleicht auf einer lokalen Hamm-Ebene oder NRW oder so, dass das da spannend sein könnte, aber da stecke ich ehrlicherweise nicht tiefer drin. Und wie gesagt, es ist schon einfach ein sehr, sehr immenser Aufwand, wobei dann eben auch, wie gesagt, das Ziel halt eben auch schon auch ein großer Hebel auf jeden Fall ist. Ja. Ich glaube schon, dass wir das unterbrechen können, diesen Ansatz auf Bildungsebene, auf Schulebene, um das fassbar zu machen, Plastik und sichtbar zu machen, womit wir hier zu tun haben. Es gibt vor allem also diese Möglichkeit, die gerade die Bewegung, die in Bewegung bleiben möchte, die brauchen neue Inputs. Es reicht nicht aus, auf die Straße zu gehen, Demos zu organisieren. Es muss eben die anderen Wege, die ergiebiger sind, auch mit sehr viel Aufwand und viel größerer Chance für Erfolg als die Demonstration auf die Straße zu gehen. Die Fridays for Future schließen sich hier an, gerade deswegen, weil wir den Weg mal finden, dass es die Wirkung ist viel größer und sozial gesehen haben wir die Partizipation vor allem von jungen Leuten, die hier gleich mit dem Fridays for Future so das Thema aufgreifen wollen. Und unsere Sitzung am Dienstag hat gerade diese Thematik mal zum Thema mal gemacht, weil ich ergiebiger fast solche Methoden zur Benutzung, die Sichtbarkeit von solchen Problemen. Denke so, Horst, das würdest du mir auch unterzeichnen, oder? Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, wie man dieses Thema popularisieren könnte. Und diese Klage findet ja jetzt nicht im luftleeren Raum statt, sondern gerade in den letzten Wochen wird ja besonders von rechtspopulistischer Seite immer gesagt, dass ein paar hundert Millionen angeblich für Fahrradwege in Peru ausgegeben werden. Und das macht der Aiwanger und zahlreiche andere in Bierzelten. Es sind ja nicht ein paar hundert Millionen, sondern weniger. Und es sind keine Gelder, sondern es sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Aber ich denke, diese ominösen Fahrradwege in Peru, die schweben ja doch überall so durch die Medien. Und da überlege ich mir, ob man dieses Thema nicht irgendwie umkehren kann und sagen kann, die Gletscher schmelzen in Peru. Es ist eine große Gefahr und seht das mal auch von der Seite. Und da muss also auch in Peru wie hier einiges geschehen, um diese Gefahren abzuwenden. Und deswegen wird auch geklagt. Und dass man diesen Zusammenhang vielleicht ein bisschen zugespitzt, vielleicht auch ein bisschen populistisch aufgreift und so dann auch mehr Leute interessiert in den Medien. Und ich glaube, die Klage kann auf jeden Fall viel Popularität noch einfach gebrauchen und einfach viel Unterstützung eben auch. Ich glaube, das geht auch ein bisschen zu dem BNE-Punkt, weil das halt, ich finde die Geschichte sehr schön. Eine Person gegen ein Riesenunternehmen und er hat Erfolg. Also das muss man ja auch sagen, 2017, als das Oberlandesgericht Hamm die Klage angenommen hat, haben sie damit eben auch gesagt, grundsätzlich stimmen wir euch schon mal zu. Jetzt müssen wir noch gucken, gibt es wirklich ein Risiko für das Haus und kann RWE dafür verantwortlich gemacht werden. Aber grundsätzlich, Unternehmen sind für Emissionen verantwortlich, Emissionen für eine Gletscherschmelze und das eben für eine drohende Flutwelle. Das haben sie anerkannt. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte, um eben auch dieses Verantwortungsding, was du eben gesagt hast, zwischen Ländern des globalen Nordens, Unternehmen des globalen Nordens und eben betroffenen Menschen darzustellen. Deswegen finde ich die Geschichte der Klage so gut. Und ja, ich glaube, es gibt einfach ganz viele Punkte, an denen das aufgegriffen wird. Ein Punkt, an dem wir es letztens nochmal gemacht haben, war, dass es vor 2-3 Wochen eine große Flutwelle an genau diesem See gab. Ich kann gleich das Video nochmal dazu raussuchen, wo der Staudamm ist 7 Meter hoch und die Welle war ungefähr 3. Das heißt, der Staudamm konnte das noch sehr gut abfangen, aber die ganzen Siphons, die gerade dort unten rechts zu sehen sind, die dafür da sind, dass der Gletschersee einen stabilen Pegel hält, die sind eben auch teilweise zerstört worden. Und da sieht man eben, dass die Gefahr einfach verdammt hoch ist. Ich kann das mal parallel raussuchen, dann seht ihr es mal direkt. Also den Nebeneffekt der Klage müssen wir immer vor Augen führen. Ein Nebeneffekt ist es, was gar nicht in der Klage dort steht, das ist die Qualität des Wassers. Und das sind Dinge, die gerade nach der Überlegung und nach der Besichtigung vor Ort, dann stellt man mal fest, der gute Saul sagte, es gibt eine Oxidation hier. Es gibt diese Oxidation verursacht eben das Cadmium und Eisen in das Grundwasser mal kommt, aber auch in die Flüsse. Also und dieses Wasser wird benutzt als Trinkwasser für die Bevölkerung. Es steht nicht in der Klage. Das ist ein Thema, das wir einfach aufgreifen und erweitern, welche Folgen solche Länder mal haben, die unter extremer Vulnerabilität mal leiden, im Gegensatz zu Gletscher in der Schweiz, wo wir mit dem Auto durchfahren können. Und dann sehen wir, dass ein Netz von Eisen, von einem Eisennetz um die Sicherheit von Brocken, die abbrechen können. Und solche Länder wie in der Schweiz, ne, es wird gar keine Bauer in der Schweiz einen Klage mal machen gegen RWE, die haben die Mittel dafür, die Folgen von solchen Schaden mit dem Porto Kosten von der Kommune zu beseitigen, damit der Tourismus nicht gefährdet wird, dass der Gletscher weg ist. Ne? Aber bei ihm nicht. Ne? Die Gletscher sind weg, die Bergführer als Einnahme, die er für 2-3 Monate mal hat, ist weg. Ne? Hat natürlich über 5-6 Jahre lang eine Ausbildung, was so Lukas eine Ausbildung gemacht hat, sehr viel Geld und Zeit investiert, eine Tradition des Vaters weitergegeben und da geführt, er muss damit jetzt leben, dass die Ernte immer weniger wird. So ein weiterer Nebeneffekt, in dem man sieht, dass die Klage, die Erntezeit und die Knappheit müssen neu und früher gesät werden. Die Folgenfrüchte müssen verändert werden. Die müssen sehr viele neue Gedanken mal machen, weil die Landschaft sich auch verändert. Es sind alle diese Dinge, die wir mit der Klage verstehen, als Nebeneffekt, was alles mit sich bringt. Nicht nur eine Erdrutsche. Und das müssen wir eben also mit unserer Kampagne das weitermachen, unserer Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit ist ein gutes Stichwort, denn daran knüpft jetzt meine nächste Frage. Ich war jetzt gerade mal auf der Website von Climate Case. Diese ganzen Fotos, Videos, sind die von der Website und kann man die für Bildungsmodule einfach so verwenden? Genau, also all das findest du auf der Webseite. Da sind unter dem Reiter Material auch noch weitere Fotos, da sind Gerichtsdokumente und so weiter. Also da sehr, sehr gerne. Und da ist auch eine E-Mail-Adresse, sonst bei weiteren Fragen auch gerne einfach mal melden, weil wir haben irgendwie auch noch weiteres Material, was wir gerne zur Verfügung stellen können. Kommen auch gerne vorbei und zeigen irgendwie mal was, erzählen zur Klage. Genau, also das sehr, sehr gerne. Und genau, ich würde jetzt einmal noch das Video zeigen, wenn euch das interessiert. Ja, das Video ist vom 23. Januar, also relativ frisch. Und das Video ist aber eben etwas schneller abgespielt. Also das wurde nicht von mir, sondern das hat ein bisschen länger gedauert. Aber zeigt trotzdem ganz gut, was da die Situation war. Genau, hinten rechts. Hinten rechts die Lawine. Das war jetzt 3 Meter und die ja, was passiert? Wenn es mehr ist. Und 1941 gab es eben dort auch schon mal eine große Flutwelle, wo mehrere tausend Menschen gestorben sind und wo man bis heute auch sieht, dass einfach riesige Steine in Huaraz liegen. Markus, ich weiß nicht, ob ihr welche gesehen habt, aber es gibt Bilder von so, ja, einfach Riesensteinen, die mitten in dieser Stadt liegen, weil sie halt damals von den Bergen mit diesen Wassermassen mit runtergeholt wurden. Genau, was einfach zeigt, dass da ein akutes Risiko ist. Es gibt Risikokarten, jeder Mensch, der dort wohnt, weiß, wohin bei einer Flut. Es gibt Modellierungen, dass es ungefähr eine Stunde dauert von der Lawine, bis die Lawine unten ist. Also echt nicht viel Zeit, um da 50.000 Menschen zu evakuieren. Also die Gefahr an dieser Stelle ist auf jeden Fall immens. Ja, ich habe gesehen, also tonnenschwere Steine über 2 Meter hoch. Und dann dachte ich, nee, das geht gar nicht. Ja, das ist so, dass ich direkt an der Mündung des Flusses Huaraz, man muss nur sich vorstellen, dass diese 23 Kilometer, die Kraft des Wassers erhöht sich potenziell. Und ich hatte nicht daran geglaubt, dass so viel Kraft so eine Welle bringen kann. Und genau dasselbe Phänomen, 3 Tage später fahren wir zum Haus Hamm, das ist dort in Senekelia, 45 Kilometer von Lima entfernt. Und in diesem Waisenhaus, das eben von Hamm unterstützt wird, von uns unterstützt wird, hier auch von der Stadt Hamm, es sind 80 Kinder, die dort leben. Und dann, die hatten im Mai diese Überschwemmung erlebt, wie der Fluss durch dieses extreme Wetterereignis dazu geführt hat, dass aus einem Land wirklich einem Fluss durch das Dorf mal floss und die Mauer, die wirklich solide Mauer, die gebaut worden sind, die waren weg. Ne? Und dabei eben, wir werden auch gleich um 15 Uhr diese Videos zeigen, wo eben von einem kleinen Bach innerhalb von 2 Stunden einfach die komplette Dorf wegschwimmt, um mal zu sehen, vor allem diese geologischen Eigenschaften von den Hochanden, das sind eben vorprogrammierte Zerstörung. Zum Glück hat es gar keine Tote, aber es sind die Schaden, die auf keiner so aufnehmen wird. Und das müssen wir selber mit Spenden dort das nachholen, mit solchen Almosen, die uns nicht weiterbringt. Also, und daher umso größer ist die Freude, dass durch die Klimaklage, also okay, sind andere Betroffenen, die wie Saul sehr, sehr, sehr klar vor Augen sehen, wie schwer ist die solche Entwicklung von Erdrutsche. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, nehmt euch gerne einen Flyer mit. Wie gesagt, E-Mail-Adresse, Internetseite und so weiter findet ihr dort. Tragt es gerne weiter. Die Verhandlung wird in Hamm stattfinden. Das heißt, wenn ihr euch für die Newsletter eintragt, kriegt ihr da auf jeden Fall Bescheid. Bringt eure Leute mit, supportet Saul. Das würde uns und vor allem ihn natürlich auch irgendwie sehr freuen. Und genau. Das heißt also, es ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder kann kommen und daran teilnehmen? Muss man sich vorher anmelden? Genau, also wir wissen noch nicht, wann das genau ist. Deswegen ist die ganz konkrete Planung noch nicht da. Aber es wird auf jeden Fall einen Ort geben, wo es eine öffentliche Veranstaltung ist, ohne Anmeldung und alle Menschen einfach vorbeikommen können. Von unserer Seite ist auf jeden Fall auch der Plan, also Saul wird in Deutschland sein für diese Verhandlung. Das heißt, wir würden auch dann sehr gerne eine Diskussionsveranstaltung abends machen, dass er eben auch selber seine Geschichte erzählen kann. Und dafür sind auf jeden Fall alle Menschen eingeladen, und da vorbeizukommen. Und alles Konkretere gerne über am besten unser Newsletter oder die Webseite. Genau. Sag sie nochmal. rwe.climatecase.org. Vielen Dank. Danke.